Kundgabe 2252. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.3.1942. Widerlegen des Einwands vom Wirken schlechter Kräfte. Wo sich die ewige Gottheit so offensichtlich äußert, kann unmöglich auf ein Wirken schlechter Kräfte geschlossen werden. Und doch wird dieser Einwand so oft gebracht werden, weil dies die letzte Waffe des Gegners von Gott ist. Und gerade dieser Einwand ist so leicht zu widerlegen damit, dass keine Gott entgegengesinnte Kraft den Menschen die Liebe lehren wird und sie somit zu Gott führt. Die Liebelehre ist immer und ewig Gottes Wort. Wer also Liebe predigt, ob auf Erden oder im Jenseits, wird immer im Dienst Gottes stehen, niemals aber von schlechten Kräften beeinflusst sein. Es schaffen sich die Menschen selbst die Unklarheit dadurch, dass sie reden, ohne nachzudenken. Sie suchen die Mitmenschen irre zu leiten, bewusst und unbewusst. Sie haben selbst zu wenig Urteilskraft oder wenden dieselbe nicht an. Doch schon der geringste Wille, das Rechte zu erkennen und Recht zu handeln, würde ihnen Klarheit geben. Wo Gott wirket, wird immer die Liebe als Grundsatz gelten, während das Wirken des Widersachers dahin geht, die Liebe zu verdrängen auf der Erde. Wo Gott wirket, wird auch Weisheit sein, das heißt, klar und verständlich wird den Menschen etwas dargeboten, was wieder nur Liebe zu Gott auslösen kann. Und wo Gott wirket, wird auch Kraft und Licht sein, denn dies sind die Auswirkungen dessen, was die Liebe und Weisheit Gottes den Menschen zuströmen lässt. Die Liebe Gottes sucht die Menschen zur Liebe zu erziehen. Die Lieblosigkeit des Gegners von Gott jedoch sucht, die Liebe zu zerstören. Was nun hinweiset auf die Liebe, kann unmöglich von dem sein, der die Liebe bekämpft. Die Liebe Gottes sucht die Menschen in die Wahrheit zu leiten. Der Gegner Gottes aber bekämpft auch die Wahrheit. Alles Gebotene ist klar verständlich und annehmbar für jeden ernstlich nach der Wahrheit strebenden Menschen. Folglich kann nicht eine Macht am Werk sein, die bestrebt ist, Irrtum in der Welt zu verbreiten. Wer aber prüfet, der wird schwerlich eine irrige Lehre finden können, sondern sein Herz wird alles bejahen, so er nicht der Gegenmacht selbst hörig ist. Und zudem äußert sich eine Kraft, die nicht abgeleugnet werden kann. Kraft ausstrahlen aber kann wiederum nur der, der Urquell der Kraft ist. Es verfügt der Gegner Gottes zwar auch über Kraft, da er selbst auch Kraftempfänger von Gott ist. Diese aber nützet er zum Wirken gegen Gott, niemals aber zum Wirken für ihn, ansonsten er nicht mehr Gottes Gegner wäre. Und dies ist maßgebend für jegliche Kraftäußerung, welcher Geist aus ihr spricht. Auf göttliches Wirken wird immer dort zu schließen sein, wo Liebe zu erkennen ist, weil die Liebe von Gott kommt und zu Gott führt, während schlechte Kräfte jeglicher Liebeshinweise sich enthalten und ihr Wirken gegen Gott und gegen alles Gute gerichtet ist. Amen.